Erster lobt den Herrn. Ihr Diener lobt den Herrn. Lobt seinen Namen. Zweiter, wir loben den Namen vom Herrn. Wir loben ihn jetzt und immer. Dritter, die Sonne geht auf. Die Sonne geht unter. Alle loben Gott. Vierter, der Herr ist groß. Er ist über allen Völkern. Fünfter, wer ist wie unser Gott? Er wohnt sehr hoch oben. Sechster, er schaut nach unten. Er sieht den Himmel und die Erde. Siebter, er hilft den armen Menschen. Er holt sie aus dem Schmutz. Achter, die Armen sitzen nun bei den wichtigen Leuten. Neunter, eine Frau ohne Kinder bekommt Kinder. Sie ist froh. Lobt Gott.